WDR 3 Hörspiel. Dazu begrüßt Sie Katja Schwiglewski. Guten Abend. Haben Sie sich das auch schon mal gewünscht? Raus aus dem Hamsterrad, die eingefahrenen Gleise verlassen, einfach nur weg, abhauen dem eintönigen Alltag, wenigstens für ein paar Tage entfliehen? Lena, die Protagonistin unseres Hörspiels Lexit, macht genau das. Sie nimmt sich eine Auszeit von der Familie und taucht bei alten Freunden unter. Für Mann und Kind hat Lena ihre große Leidenschaft aufgegeben, die Musik. Jetzt ist sie frustriert und damit vielleicht typisch für eine Generation, die mit vielen Zukunftsträumen erwachsen wird, sich den Zwängen von Geld und Gesellschaft aber wohl oder übel beugen muss. Lena zieht die Reißleine, lässt die Stadt und die festgefahrenen Beziehungen hinter sich und flüchtet aufs Land zurück in ihre Kunst. Mit einer Postkarte fängt alles an. Liebe Lena, alles Liebe aus dem hohen Norden. Ich denke oft an dich. Wie geht es dir? Alles easy mit Kind und Mann und Leben und Arbeit? Lexit. Hörspiel von Caroline Hofer. Seit Tagen hängt sie an den Worten, die sie kündlich reinrattern. Über den Bildschirm fegen und schwarze Punkte hinterlassen. Im Kopf hinterlassen sie Eindrücke und Themenbatzerl. Nur noch ein Batzerl, ruft das Kind aus dem Hintergrund. Und sie lässt sich vom Drehstuhl fallen und steht auf und bringt dem Kind den Nachschlag, der zwar ungesund ist, aber ein paar Sekunden Vorsprung schenkt. Sie schenkt diese paar Sekunden dem Internet, das die Augenblicke schluckt und schluckt und schluckt. Was für eine Bezahlung? Gar keine. Lebenszeit, die nimmer zum Rückholen ist. Wann kommst du? Bin schon fast am Weg. Muss noch auf Theo warten. Er hat gesagt, er kommt um Punkt. Aber es ist schon Viertel. Sollen wir dir einen Drink bestellen? Schon? Ja, unbedingt. Verdammt, ich habe die Zeit vergessen. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass sie schon drüber ist. Ich träume nicht. Ich träume. Ich träume. Lena ruft ihren Freund an. Mailbox? Derzeit nicht erreichbar. Der Papa kommt gleich, ja, mein Schatz? Die Mama geht heute noch mal kurz zur Arbeit. Sie wird keinen Spaß haben, ohne dich versprochen. Sie geht nicht etwas trinken oder in ein Lokal. Lokal, wie du immer sagst. Sondern sie geht hinaus in die Kälte und möchte ganz schnell wieder bei dir sein, wieder bei dir sein, wieder bei dir sein. Und dann kommt die Mama wieder und morgen früh beim Aufstehen sehe ich dich. Und danach bringe ich dich in den Kindergarten. und hole dich am Nachmittag nach meiner Arbeit ab. Bussi, mein Kind. Wo warst du? Ich hätte schon längst dort sein sollen. Danke, für nix. Er hat keinen Respekt vor dir. Ich habe gar nicht bewusst auf ihn gewartet, sondern im Internet gesurft. Das Kind hat das Eis gegessen und ich habe mich gleich ein wenig schlecht gefühlt. Er überlässt dir die Arbeit und nimmt sich so viel raus, wie er möchte. Und dir lässt er nichts zum Rausnehmen übrig. Er pickt sich bloß die Rosinen. Natürlich darfst du dem Kind ein Eis geben. Du darfst auch im Netz surfen. Und vor allem, du darfst auch Karriere machen. Was ist mit dem Singen? Nicht viel. Zu Stimmübungen komme ich derzeit nicht. Ich sage ihm oft, was willst du jetzt noch arbeiten? Du sollst nach Hause kommen. Was bringst du in den 10 Minuten noch unter, in denen ich auf dich warte und meinen Treffpunkt versäume? Dann komm und geh eben auch, wann du willst. Lass alles stehen und liegen. Lass los und basta. Und das Kind? Geh, wenn er denkt, dass es ganz gemütlich ist. Wenn er Geschichten erzählt. Dann steh auf und geh. Nimm Schlüssel und Lippenstift und schmeiß die Türe zu. Einfach so. Einfach, weil es dein Leben ist. Also keine Kompromisse. Nope. Sie sitzt wieder. So oft und zu viel. Vor dem Bildschirm. Vor dem Handy. Und sie schaut in die Texte, die Worte um Worte einander ähneln. Brexit. Öxit. Lexit. Brexit. Öxit. Lexit? Kaltes Bier von gestern. Alle reden von ihrem Ausstieg, aber wo ist eigentlich mein Ausgang? Ah, was bringst du mir da, mein Schatz? Die Karte von heute Morgen aus dem Postkasten. Ja, die ist schön, nicht? Liebe Lena, alles Liebe aus dem hohen Norden. Ich denke oft an dich. Wie geht es dir? Alles easy mit Kind und Mann und Leben und Arbeit. Was macht die Kunst? Und das Singen? Singst du noch? Bei mir tut sich viel. 3 Kinder und das neue Apartment. Ein Traum zu Hause zwar. Aber was ist schon ein Traum ohne das Träumen? Schaue manchmal aus dem Fenster und sehe den abgebrannten Tower. Hast du davon gehört? Eine Schande ist das. So viele Tote. Mitten in der Stadt. Entschuldige, das ist kein Text für eine Karte. Ich träume, darum bin ich nicht ich. Kannst du mich trotzdem besuchen? Wir feiern hier oben deinen Geburtstag nach. Gute Idee, oder? Ich nehme mir dann auch ganz viel Zeit für dich. Ich freue mich so. Vermisse dich schon. Bis bald. Deine. Danke, Schatz, dass du mir die Karte gebracht hast. Mami schaut noch ganz schnell was im Internet nach, ja? Nicht quengeln. Na komm. Nein, lass mich da. Nein, jetzt komm. Nein, pass auf, nicht. Oh. So, ist schon gut. Du darfst auch einmal drücken. Komm, setz dich auf meinen Schoß. Und jetzt schauen wir mal, wie viel ein Flug kostet. Oder lieber mit dem Zug. Ach nein, das ist zu weit. Und mit dem Bus? Sicher nicht. Diese eine Busfahrt hat mich fürs Leben geprägt. Komm nach Berlin. Dort kannst du in der Allee der Kosmonauten in die Sterne sehen. Schöne Worte ohne Sinn. Aber ich überfordere dich, mein Kind. Mama macht bald eine Reise und du bleibst bei Papa. Und dann komme ich wieder und lese und spiele und bastle mit dir. So, was gibt es hier? Ich buche gleich. Nonstop und mit Bordmenü. Natürlich kann ich los. Und wie ich das? Was heißt, du kannst ja nicht alles alleine? Wie oft bist du schon auf Dienstreise und Fortbildung und Männerurlaub? Ich muss nichts ankündigen. In 3 Tagen bin ich wieder. Dann schauen wir und sehen und... Bussi, mein Kind. Nein, ich hab dich lieb. Mama macht eine Reise für große Frauen. Mama ist bald wieder zurück. Oma wird kommen und Opa und... Es wird nur etwas Thema, wenn man es thematisiert. Sagen Sie, Rabenmutter. Sagen Sie, ihr da vorne, wenn ich euch jetzt zurufe, dass mein Mann und mein Kind 3 Tage ohne Frau und Mutter sein werden. Ihr würdet mir Vorwürfe machen, mich schief ansehen. Ihr würdet mir etwas sagen wollen, was ich nicht hören will, weil das entscheide immer noch ich. Sie machen es sich leicht, die beiden. Steh auf und geh. Als ob ich ihre Männer hätte. Ihre Leichtigkeit ohne Kind, ohne Verantwortung. Ohne ständige Fragen des kleinen Groupies. Ich liebe mein Kind. Aber von außen ist das so einfach mit dem unter einen Hut bringen. Mit dem halbe-halbe Ding. Das Einmaleins der gut gemeinten Ratschläge. Ich verstehe euch ja, aber es geht nicht. Geld verdienen, Selbstverwirklichung und Kind aufziehen. Ich bin doch eh schon am Limit. Ich stehe doch eh schon. Wo bist du? Ich habe für morgen einen Flug gebucht, aber schon heute die Wohnung verlassen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Er hat nichts verstanden. Vielleicht schlafe ich heute unter einer Brücke. Ich weiß, das ist nicht lustig, das ist luxustraurig. Aber ich bin so ratlos mit mir. Komm zu uns, wir feiern hier ein bisschen. Es gibt Wein und Bier und morgen bringen wir dich zum Flughafen. Ich träume. Ich träume. Darum bin ich. Darum. Nicht. So hört es sich also an, wenn man keine Kinder hat. So lange ist es bei dir aber auch nicht her. Hast schon alles vergessen. Hey, nicht garstig werden. War nur Spaß. Magst du ein Glas? Chin chin. Chin chin. Ich bin aufgeregt. Wir freuen uns für dich. Ich habe überhaupt nichts organisiert für hier. Er wird wahrscheinlich wieder seine Familie anheuern. 72 Stunden. Das schafft er ohne mich nicht. Aber darüber musst du dir keine Gedanken machen. Sowieso. 3 Tage nur für dich. Wohin fährst du? Hinauf in den Norden. Klingt mystisch, nicht? Ich besuche eine Freundin von früher. Ich weiß nicht, kennt ihr sie? War schon eine seltsame Zeit damals. Wenn ich daran denke, dann kommt mir vor, dass es gar nie passiert ist. Oder jemand anderem, dass es nicht meine Geschichte ist, sondern das Leben einer anderen Lena, die es nicht mehr gibt oder die ich aus den Augen verloren habe. Einfach nur, weil ich nicht mehr regelmäßig auf der Bühne stehe. Jedenfalls fliege ich morgen zu ihr. Vielleicht komme ich dort auf Ideen, wie es weitergehen soll. Es muss sich etwas ändern. Lieber jetzt, als so dahinplätschernd schirr. Das sind unsere weisen Worte, die du da sprichst. Und übrigens, es liegt nicht an dem Kind. Mit Kind zeigen sich Probleme nur deutlicher. That's it. Aber so, genug für heute. Wir sind hier, um dich aufzuheitern. Lass uns tanzen. Heute bist du unsere Dancing Queen. Chin Chin! Pass auf dich auf. Sowieso. Und meld dich. Dancing Queen. Dancing Queen. Wenn ich groß bin, gründe ich eine Religion und mache mich zu deren Inhalt. Credo non credere. Was für ein Motto. Wenn ich groß bin, führe ich eine Revolution an. Wofür? Für die Freiheit. Fühlst du dich nicht frei genug? Bin ich mir eben nicht sicher. Ich lebe in einem goldenen Käfig ohne Tür. Mit so einer Leere in der Schwere. Sitzt dir also deine Herkunft am Buckel? Möglicherweise. Ist nicht einfach im Bürgertum. Du willst die Welt erobern, dabei traust du dich doch noch nicht mal ins Nachbarland Auto zu stoppen. Ja, das ist ja was anderes. Ich weiß, was es ist. Du kannst dir nicht verzeihen, dass du so ehrlich bist und dadurch die größten Abenteuer verschlafen hast, weil du nicht lügen willst. Stimmt vielleicht. Vor allem aber weiß ich nicht, was ich machen muss, damit es mein Leben ist. Muss ich Kinder kriegen und fades arbeiten gehen oder darf ich ausbrechen aus der Ordnung und Künstlerin werden? Und bei dir? Ich werde wegziehen. Wohin? Ans Meer. Ich brauche die Kälte und einen Blick in die Unendlichkeit. Eine andere Sprache und mehr Menschen um mich herum. Vor allem welche, die ich noch nicht kenne. Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem es nichts mehr zu entdecken gibt. Siehst du, genau das meine ich. Eigentlich. Dich hier zu sehen. So schön, dass du hier bist. Jetzt sind es doch Jahre geworden. Wie konnte das passieren? Wir haben uns immer verpasst. Mit den Sommerferien, den Schulzeiten, oder? Du hast dich jedenfalls nicht sehr verändert. Nicht einmal ein bisschen schaust du anders aus als vor 10 Jahren. Naja, die grauen Haare liegen unter der Tönung und die Falten, die hatte ich bis vor kurzem auch noch nicht. Die Leute halten dich wahrscheinlich aber immer noch für viel jünger, als du bist. Sie tippen nicht mehr ganz so falsch wie früher. Meistens bin ich ohnehin zerrupft, zwischen Kind abholen und meiner Arbeit in der Agentur. Oh, ich jammere schon in den ersten 5 Minuten. Das muss ein neuer Rekord sein. Entschuldige bitte. Es ist im Moment nicht so einfach mit Familienleben und Job. Während des Fluges bin ich meine Gedanken dazu nicht losgeworden. Ich weiß, wie du das meinst. Kam bei mir auch alles etwas unerwartet. Deine drei Kinder? Ha, ha. Ja, die auch. Und das Leben in diesem Ablauf an sich. Komm, ich nehme deine Tasche. Soll ich ein wenig Stadtführerin spielen? Unbedingt. Ich war schon lange nicht mehr hier. Hat sich wohl viel verändert? Das mit dem Tau habe ich dir ja geschrieben. Das beschäftigt mich gerade viel zu viel. Von einem Tag auf den anderen haben sich die Gedanken verschoben. Manchmal schlafe ich nicht. Dann kommt die Nacht hoch, in der ausgebrannt ist und ich erinnere mich an die Sekunden, an den Lärm, den Rauch, die Feuerwehr, die ganzen Fahrzeuge und Einsatzkräfte. Ich war so sprachlos und jetzt kommt die Sprache zurück. Ja, irgendwie schon. Sorry, dass ich dich damit überfalle. Es ist mir doch eher rausgerutscht, als ich gedacht hatte. Du hast mir mal von dem Absturz erzählt. Vielleicht kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie es ist, wenn dir wirklich, wirklich Luft und Atem stocken. Das ist dann ein Moment für immer in der Erinnerung. Als der Ballon damals den Hang hinuntergerutscht ist, habe ich gedacht, es wäre das letzte Mal, dass ich sie sehen werde. Und dann tschüss, Mama, habe ich gedacht. Ich weiß nicht, welches Wunder es war, das sie gerettet hat, aber sicher, sie hätte auch sterben können. Hier sind so viele gestorben. Wir wissen immer noch nicht, wie viele es waren. So. Wir nehmen die U-Bahn dort vorn. Hallo, ihr. Bin gut angekommen. Alles okay. Soweit. Ich tauche für die nächsten Tage unter. Melde mich, wenn ich wieder an die Oberfläche schwimme. Macht euch alle keine Sorgen. See you, Lena. Ja, und dann haben sie... Kennst du die beiden eigentlich von früher? Also jedenfalls, sie haben auf mich eingeredet, dass ich... Und er hilft wirklich nicht mit? Unter der Woche kaum. Er arbeitet lange. Und viel. Tja, alles nicht so, wie ich es mir erträumt habe. Mit Kind und Alltag, da brauchst du eben etwas Handfestes, das auch Geld bringt. Ich bin schon froh, wenn ich noch kreativ sein kann. Ich möchte auch wieder Schreibkurse geben. Magst du einen Kaffee? Ja, bitte. Malzkaffee? Nein, lieber nicht. Ich weiß auch, dass ich ein Glück habe. Mit Au-pair und Mann, der Geld nach Hause bringt. Es redet sich leicht für mich, das weiß ich. So richtig Kunst machen ja nur noch die wenigsten. Schade. Aber ist wohl so. Da Der Ausblick ist nicht gerade schön, oder? Und ihr wollt aber hierbleiben? Wir sind ja erst eingezogen. Mit 3 Kindern wieder weggehen? Ich hoffe sehr, dass... Ja, ich weiß es auch nicht genau. Es ist doch noch sehr frisch. Vielleicht siehst du das von außen besser, klarer. Und wahrscheinlich stecke ich noch zu sehr fest. Diese Nacht hängt an mir wie ein Klotz. Entschuldige. Ich hätte dich vorwarnen müssen. Ich... Mach dir keine Gedanken. Hätte ich Sonne, Strand und Banalität gewollt, dann wäre ich woanders hingefahren. Deine Karte an mich? Wird schon. Kam zur rechten Zeit. Für uns beide, denke ich. Auch wenn uns nichts passiert ist, ich kann einfach nicht sagen, dass es nicht meine Geschichte ist. Das ist doch keine Koketterie, oder? Komm, gehen wir hinunter. Ich stell dir meine Familie vor. Alle kennst du ja noch nicht. Hey, ihr. Ich bin am Weg zurück. Aber ich werde noch einen Umweg machen. Ich muss noch ein paar Gedanken ordnen. Theo, organisier dir selbst. Du schaffst das schon. Und küsse unser Kind von mir. Ich brauche noch ein wenig und fahre ein paar Tage aufs Land. Ich habe Klaus angerufen. Ich war schon so lange nicht mehr bei ihm. Endlich ist es Zeit dafür. Melde mich. See you, Lena. Glaubst du, was wird sich verändern, wenn wir älter sind? Was, dass wir so herumsitzen und nichts machen? Nur reden und bequatschen, was wir gerade gelesen haben und welche Philosophen uns gefallen? Manchmal glaube ich ja, einer versteht den anderen nicht mehr. Wir schauen in die Luft und sind verzweifelt, aber wissen nicht warum. Ich weiß es schon. Was lässt dich am Leben verzweifeln? Dass es irgendwann vorbei sein wird. Du hast also Angst vor dem Tod? Du nicht? Nein, das sind leere Gedanken, die bringen nichts. Aha. Siehst du, bringt gar nichts. Wir stehen ja jetzt schon an. Lass uns lieber noch ein Bier trinken und eine Zigarette rauchen. Okay, auch eine gute Idee. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass du so schnell da sein wirst. Ich mir auch nicht. Gut siehst du aus. Um nicht zu sagen blendend. Die Mutterrolle scheint dir gut zu tun. Mal etwas anderes nach all den Jahren, oder nicht? Sagst du zu mir, nachdem ich gerade ein paar Tage nicht zu Hause war. Ah ja, erzähl mal, wie war es im hohen Norden? Eine kleine Reise in eine andere Wirklichkeit. Und jetzt bereit, um endlich mal bei dir in der Einöde zu sein. Ah, das ist sehr kryptisch, aber bitteschön. Wie du siehst, ich bin immer noch... allein und zufrieden mit mir. Hört sich gut an. Erzähl mir bitte mehr. Keine Wünsche im Moment? Eher nicht. Aber um das Wünschen geht es im Leben ja nicht. Immer noch pragmatisch, wie eh. Bist du nicht manchmal einsam hier? Wieso? Ich habe ständig Besuch von Leuten wie dir, die vor etwas flüchten müssen und dann an mich denken und sich freuen, wenn sie einen Platz haben, zu dem sie immer, also beinahe immer hinfahren können. Denkst du auch, ich bin gekommen, um mich bei dir zu verstecken oder auszuheulen? Ja, was weiß man schon. Aber ich denke, du bist hier, um dich auszuruhen. Du musst dich nicht schlecht fühlen. Wie gesagt, ich bin es gewohnt. Urlaub im Paradies. Ja, genau. Weil was ich hier alles an Arbeit reingesteckt habe, sieht man ja jetzt nicht mehr. Also bitte lehn dich etwas zurück und genieß den Augenblick. Hier kommen mir auch immer die besten Ideen. Da hast du eine Decke, weil es doch langsam kalt wird und etwas frisch aus dem Wald. Wir werden älter. So ein guter Gastgeber warst du früher nie. Ja, das habe ich von meinem letzten Freund gelernt. Wie man nett zu seinen Gästen ist. Leider hat es auch manchmal übertrieben und du weißt ja, was dann dabei herausgekommen ist. Aber das haben wir schon das letzte Mal besprochen. Ich bin nicht hier, um nur von mir zu erzählen. Ich bin auch da, um zu erfahren, wie es dir geht. Die Sache mit dem Kind hat mich beschäftigt. Ich wäre gerne ein zweiter Vater geblieben. Aber irgendwie war es mit Ende der Beziehung komisch. Da war das Kind schon zu weit weg. Und es war nicht meines. Da war kein Platz mehr für mich. Und ja, das hat wehgetan. So hat all meine Energie mein Haus geschluckt. Und ich bin jetzt einmal zufrieden. Ich habe jetzt noch ein schlechteres Gewissen, dass unsere Freundschaft auch etwas eingerostet ist, seit ich meine Familie habe. Freundschaft und Kunst und Freiheit. Gleich alles abzugeben in der Geburtsstation. Aber alles gleich ganz aufgeben? Nein. Und trotzdem merke ich, mein Leben hat sich verändert. So, wie es immer so viele vorausgesagt haben. Aber das Selbsterleben braucht es schon, um es zu akzeptieren. Am Weg hierher habe ich seit langem wieder ein paar Songzeilen geschrieben. Ja, super, sehr schön. Ich wirke schon. Willst du noch einen Schluck Wein? Oder doch lieber Tee? Wenn dir meine Abwesenheit wie Wochen vorgekommen ist, Theo, obwohl es nur Tage waren, dann sollten wir miteinander reden, wie wir es wieder gemeinsam schaffen. Ich glaube, wenn wir uns anstrengen, können wir es noch einmal probieren oder wir lassen es eben. Unser Kind wird uns dankbar sein. Zumindest eine Entscheidung sollten wir treffen. Oder eine von uns. Weil, egal wohin uns das führen mag, Lexit. Hörspiel von Caroline Hofer. Mit Katharina Knapp, Claudia Kottal, Valerie Pachner und Roman Blumenschein. Danke euch, dass ihr mir diesen Arschtritt verpasst habt. Ich glaube, das habe ich gebraucht. Meine kleine Reise könnte noch weitergehen. Ich will nicht mehr in mir selbst versinken. Ich denke, bald werde ich wieder auf der Bühne stehen. Innerlich singe ich schon wieder. Melde mich, see you, eure Dancing Queen. Musik, Kmet. Ton Programmgestaltung Anna Kunzio und Manuel Radinger. Hospitanz Franzis Schrammel. Regieassistenz Julia Herzog und Anna Spannlang. Besetzung Stefanie Zussner. Redaktion Elisabeth Zimmermann. Regie Caroline Hofer. Produktion Österreichischer Rundfunk 2018.